leider nur eine Spalte Wohnungen drin. Meistens Apartments, denn die sind in. Vier, fünf Zimmer suchen wir. Die meisten sind zu teuer oder außerhalb von hier. Zwei rufe ich an, die sagen: Nein, eine Wohngemeinschaft, sie zieht hier nicht ein. Was soll ich machen? Oh Mann, ich lebe doch aus. Gibt's denn für uns wirklich nirgends aus? Ich renn zum Makler, doch dieses Wetteschwein legt uns bestimmt wieder mal rein. Heute kann man sie überall sehen, Häuser, die vergammeln, weil sie leer stehen. Man müsste den Mut haben, sie neu zu bewohnen. Für den Makler wird es dann nicht mehr lohnen. Nein, nein, das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Hilfe, ich ruf die Polizei. Lass das, ich hasse das. Was soll ich machen? Oh Mann, ich lebe noch aus. Gibt's denn für uns wirklich nirgends aus? Ich renn zum Makler, doch dieses fette Schwein legt uns bestimmt wieder mal rein. Was sollen wir machen? Oh Mann, wir flippen doch aus. Gibt's denn für uns wirklich nirgends aus? Wir rennen zum Makler, doch dieses fette Schwein legt uns bestimmt wieder mal rein. Was sollen wir machen?